Wörter, die für mich die Welt bedeuten, lagen ferne Stadt aus seinem Feld. Kaum zu glauben, dass sie stehen am Blüten in der Wehen. Und das ist nur mein Wunsch, der sie zusammenhält. Die Zuflucht, die ich suche, ist gegeben. Ein schäbiger Verschlag aus Lindenholz. Wenn die Bauern auch riskieren, ich kann mich tyrannisieren. Ich kann zu diesem Berg nach Scham und finden Stolz. Dein alter Ego, zerreiß dich zusammen, amüsier dich erst neu. Ruf ein Geheim, amüsier dich erst neu. Ruf ein Geheim, das ist sicher nicht dein alter Ego. Zerreiß dich zusammen, das ist sicher nicht dein alter Ego. Zerreiß dich zusammen, amüsier dich erst neu. Oh, find the heim, aber sie dich erst neu. Die Schätze, die vom Morsche waren verborgen, schwamm wie ein gereicherter Sudan. Leuchten fasziniert, auch wenn man später dann kribiert. Es hat doch niemand von der Fuge hier erfahren. Sie gaben tiefen Berg nach Scham und finden Scheiß. Ich schnitze Pseudonyme in das Lendenholz.